Erstdies sind die Worte von Jeremia, der ein Sohn von Hilkia war und zu den Priestern in der Stadt Anatot im Gebiet von Benjamin gehörte. Zweiter Gott sprach zum ersten Mal zu Jeremia, als Josia, der Sohn von Amon, im 13. Jahr seiner Herrschaft König von Juda war. Dritter Gott sprach auch weiterhin zu ihm während der Regierungszeit von Joachim und bis zum Ende des 11. Jahres von König Zedekia, als die Bewohner Jerusalems verschleppt wurden. Vierter, eines Tages richtete der Herr das Wort direkt an mich und gab mir eine persönliche Botschaft. Fünfter, bevor ich dich im Körper deiner Mutter formte, habe ich dich bereits gekannt und dich dazu bestimmt, ein Prophet für alle Völker zu sein. Sechster, ich antwortete jedoch voller Sorge, ach, Herr und Gott, ich kann doch gar nicht gut reden, weil ich noch viel zu jung bin. Sieben. Aber der Herr entgegnete mir, sag nicht, dass du zu jung bist, sondern geh zu allen Menschen, zu denen ich dich sende, und sag genau das, was ich dir befehle. Achter, du brauchst keine Angst vor ihnen zu haben, denn ich bin bei dir und werde dich vor jeder Gefahr beschützen, versprach der Herr. Neunter, dann streckte der Herr seine Hand aus und berührte meinen Mund, während er erklärte, dass er nun seine eigenen Worte in meinen Mund gelegt habe. Zehnter, ich gebe dir heute die Vollmacht über Völker und Königreiche, damit du Altes zerstörst und niederreißt, aber auch Neues aufbaust und pflanzt. Elf. Danach fragte mich der Herr, was ich sehen würde, worauf ich antwortete, dass ich den Zweig eines Mandelbaums erkenne. Zwölfter, der Herr lobte mich für meine richtige Beobachtung und erklärte, dass er genauso wachsam über sein Wort wacht, um es bald zu erfüllen. 13. Als der Herr mich ein zweites Mal fragte, was ich sehe, antwortete ich, ich sehe einen kochenden Topf, der aus dem Norden zu uns herüberschaut. 14. Da erklärte mir der Herr, dass aus dem Norden ein großes Unglück über alle Bewohner dieses Landes hereinbrechen wird. 15. Ich werde alle Stämme der nördlichen Königreiche rufen, damit sie ihre Throne direkt vor die Tore Jerusalems und gegen die Mauern der Städte Judas stellen. 16. Gott wollte sein Volk zur Rechenschaft ziehen, weil sie ihn verlassen hatten, um anderen Göttern zu dienen und selbstgemachte Götzen anzubeten. 17. Bereite dich jetzt vor und sage ihnen alles, was ich dir auftrage, ohne Angst zu zeigen, damit ich dich nicht vor ihren Augen mutlos mache. 18. Ich mache dich heute so stark wie eine Festung oder eine eiserne Säule, damit du den Königen, den Beamten und dem ganzen Volk standhalten kannst. 19. Obwohl sie gegen dich kämpfen werden, können sie dich nicht besiegen, weil ich bei dir bin, um dich zu retten, sagte der Herr.